Sogar eine genaue Aufstellung fand sich unter den Papieren des unpolitischen Jesuiten, mit wie vielen Soldaten England zu erobern sei. Bei Knox am angegebenen Ort Band 2, Seite 425 bis 434. Der Jesuit Parsons stand vom Jahre 1581 oder 1582 an in enger Verbindung mit dem Herzoge von Guise, der wiederum ganz in den Händen des französischen Jesuiten Mathieu war. Guise, einer der schlimmsten politischen Intriganten seiner Zeit, betrieb mit allen Mitteln die Entthronung der Königin Elisabeth von England und die Einsetzung der Maria Stuart auf den englischen Thron. In diesem Bestreben, das sich vor allem auf Philipp II. Von Spanien stützte und auch auf die Ermordung der verhassten Ketzerin hinzielte, vergleiche mein Werk »Das Papsttum in seiner sozialkulturellen Wirksamkeit«, Band 1, Seite 201 bis 204, wurde Guise durch die beiden genannten Jesuiten eifrig unterstützt. Besonders Parsons war bei Philipp II., dessen Vertrauen er gewonnen hatte, eifrigst für die Sache tätig. Dafür, dass Parsons und sein französischer Ordensbruder Mathieu auch den Mordplan förderten, liegt ein direkter Beweis nicht vor. Sehr verdächtig ist allerdings die Stelle aus einem Schreiben Parsons an seinen Ordensgeneral Aquaviva, datiert Rouen, den 26. September 1581, worin er lebhaft für das Thronrecht Maria Stuarts eintritt und dabei von Elisabeth sprechend die Worte gebraucht, nachdem sie, die jetzt herrscht, vernichtet worden ist. Extincta ista, quae nunc regnat. Taunton teilt den wichtigsten Teil des interessanten, durch und durch politischen Briefes mit, am angegebenen Ort Seite 87 und folgende. Der indirekte und stringente Beweis aber für Parsons Kenntnis und Billigung des Mordplanes liegt in der Tatsache, dass seine Hauptförderer, der Herzog von Guise, Philipp II. Von Spanien, der päpstliche Nuntius in Paris und der Kardinalstaatssekretär in Rom, Parsons Vertraute waren, so dass es ein Ding der Unmöglichkeit war, dass der zwischen diesen Persönlichkeiten hin und her reisende und vermittelnde Jesuit von dem jahrelang betriebenen Planen nichts hätte erfahren sollen. Ein Streiflicht auf die politische Tätigkeit der englischen Jesuiten wirft auch die Mitteilung des Gesandten Philipps II. In Paris, Mendoza, an den König. Der Jesuit Crichton habe dem Herzoge von Lennox 15.000 Mann für Maria Stuart versprochen. Mendoza fügt allerdings bei, Crichton habe das Versprechen wohl nur aus eigener Initiative gemacht, umso bezeichnender ist es für die weitausgreifende religiöse Tätigkeit der Jesuiten. Unter dem Decknamen Richard Melino wurde der Jesuit Parsons vom Herzoge von Guise im Jahre 1583 mit geheimen Instruktionen nach Rom geschickt, um den Papst zu bewegen, das Geld für das Unternehmen gegen England zu geben. In verschiedenen Häfen sollten die Truppen landen und die englischen Katholiken sollten sich mit den Landenden verbinden. Parsons ist auch Verfasser von zwei politischen Schriften, die unter religiösem Gewande die Entthronung Elisabeths fordern. Eine Ermahnung an den Adel und das Volk von England und Irland betreffend die gegenwärtigen Kriege zur Ausführung des Urteilsspruches seiner Heiligkeit, die Absetzung Elisabeths durch den Papst, durch den großen und mächtigen katholischen König von Spanien, und eine Erklärung des Absetzungsdekrets der Elisabeth, Usurpatorin und angemaßter Königin von England. Als echter Jesuit suchte Parsons seinen Freund, den späteren Kardinal Allen, als Urheber der Schriften auszugeben. Der katholische Priester Taunton fasst Parsons hochverräterische Pläne in die Worte: Die Partei, der sich Parsons angeschlossen hatte, machte sich die Förderung der Pläne des spanischen Königs, Armada, Entthronung Elisabeths, ganz zu eigen, und der Jesuit wurde einer ihrer eifrigsten Mitarbeiter. Glücklicherweise hat sich unter den spanischen Staatspapieren jener Zeit ein Aktenstück erhalten, das Parsons Stellung in helles Licht setzt. Am 18. März 1587 veröffentlichte er eine Abhandlung mit dem Titel »Erwägungen, weshalb es wünschenswert ist, das Unternehmen in Bezug auf England durchzuführen, vor der Erörterung der Frage über die Thronfolge in diesem Lande, die seine Majestät Philipp II. Beansprucht. Das Aktenstück zeigt, wie Parsons, der als Jesuit besonders für das Interesse des Papstes tätig sein sollte, beschäftigt ist, zugleich den Papst und die englischen Katholiken zugunsten des Königs von Spanien zu betrügen. Am angegebenen Ort, Seite 116. Taunton druckt das Aktenstück vollständig ab. Kaltblütig erörtert in ihm der Jesuit die Aussichten, die Philipp II. Haben werde, nachdem die festen Plätze Schottlands und Englands in seine Hände gefallen seien, und kaltblütig stellt der Jesuit, eine besonders bezeichnende Stelle, den Tod der Maria Stuart in seine politisch-kriegerische Rechnung. Von sich selbst spricht Parsons in dem Schriftstücke nur als von Richard Melino. Im Jahre 1593 ging Parsons nach Spanien an den Hof Philipps II. Und setzte dort seine Intrigen mit großem Eifer fort. Das folgende Jahr, 1594, sah dann das Erscheinen seines schlimmsten politischen Buches, natürlich auch ohne seinen Namen, Erörterungen über die Thronfolge, das in einer Weise gegen Elisabeth hetzte, dass ein Parlamentsakt schon den bloßen Besitz des Buches als Hochverrat erklärte. Der Jesuitenorden versuchte lange, die Autorschaft Parsons zu leugnen. Vergleiche Historia Societatis Jesu des Jesuiten Jovenci, Seite 138. Allein, es ist zweifellos Parsons Werk. Auch während seines Aufenthaltes in Spanien verfasste Parsons eine politische Schrift. Hauptpunkte, um das englische, das heißt gegen England gerichtete Unternehmen zu erleichtern. Principal Points to Facilitate the English Enterprise. In ihr befürwortet er, die in Flandern lebenden zahlreichen katholischen Engländer sollen fortwährend Winter und Sommer Landungs- und Plünderungszüge nach der englischen Küste machen. Ferner heißt es, die Hauptsache ist, zuverlässige Nachrichten aus England zu erhalten über alles, was der Feind tut oder sagt. Vater Henry Garnet, Provinzial der englischen Jesuiten, schreibt, dass vertrauenswürdige Männer in London zu haben seien, die ihre Informationen direkt von der Hauptquelle, dem königlichen Rate, erhalten. Diese werden für Korrespondenten in den hauptsächlichsten Häfen sorgen, die fortlaufende Ratschläge für die Kriegsvorbereitungen erteilen. Parsons politisch-kriegerische Machenschaften treten auch in einem Berichte des spanischen Staatsrates an König Philipp III. Vom 11. Juni 1600 hervor. Die Königin von England lebt nicht mehr lang und die englischen Katholiken bitten Euer Majestät, sich in der Nachfolgefrage zu erklären. Euer Majestät Entscheidung kann vertrauensvoll dem Erzpriester und dem Oberen der Jesuiten in England mitgeteilt werden, sodass sie zu passender Zeit veröffentlicht wird. Die dem Vater Parsons zu erteilende Antwort kann auch dem Herzoge von Sessa, das ist der spanische Gesandte in Rom, mitgeteilt werden. Wir sind der Ansicht, dass Parsons gesagt werden soll, dass Euer Majestät einen katholischen Fürsten als Nachfolger der Elisabeth von England ernennen soll.